Hadith Nummer 16. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer immer die folgenden drei Eigenschaften besitzt, findet Freude am Glauben. Wenn seine Liebe zu Allah und seinem Gesandten stärker ist als seine Liebe zu allem anderen. Wenn seine Liebe zu einem Menschen nur Allah gewidmet ist. Und wenn er den Rückfall zum Unglauben genauso verabscheut, wie er es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden.